Ja gut, dann fange ich jetzt an. Also, herzlich willkommen zum Kieler Document Freedom Day 2009 in Kielgarn in der K34. Ja, ich will euch ein bisschen was erzählen zu offenen Standards und freien Lizenzen, wie sie die Welt verändern. Also, fangen wir mal an. Also, erster Punkt, den ich interessant fand, also was den Unterschied freier Software zu proprietärer Software angeht, ist halt dieser Brief, den Bill Gates 1976 geschrieben hat, in dem er praktisch eine Schimpftirade loslässt auf die Computer-Hobby-Nutzer, weil sie alle seine schöne Programmiersoftware einfach so kopieren, ohne Geld dafür zu geben. Das hat ihn unheimlich aufgeregt. Ich habe hier auch so eine Kopie dieses Briefes, wo man mal so einen Blick drauf werfen kann. So, was er da so behauptet, was ihn da so stört. Also er hat $40.000 hat er ausgegeben. So, und diese hundsgemeinen Computer-Hobbyisten sind einfach nicht bereit, in dem entsprechenden Maße das Geld auszugeben, gezeichnet Bill Gates. Und das war einer der Anfänge, der im Prinzip die Computer Szene verändert hat, wo praktisch es auf einmal selbstverständlich wurde, dass man gesagt hat, das muss einfach bezahlt werden. Also vorher war es halt eher üblich, es wurde halt eher im wissenschaftlichen Bereich viel Computer genutzt und das war einfach, gehörte zur Computerkultur, dass man es tauscht, dass man sich austauscht, dass man den Quellcode tauscht und dann fing es an, okay, es gibt Firmen und man muss dafür bezahlen und das wurde halt uns auch eingehämmert, sodass es für die Leute heutzutage eigentlich das ist, was selbstverständlich ist. Das ist eigentlich das der Standard, sagt man, das ist Standardsoftware, ist diese Art eigentlich den Code zu verschließen, die Quelltexte der Programme und zu sagen, ja, also du musst das auch gar nicht sehen, ne? Der User nutzt es nur und soll sich damit gar nicht beschäftigen. Wir machen das für dich, zahlen uns das Geld und sonst sei still. Dazu gab es dann halt diese Gegenbewegung 1985 von Richard Stallman, der das GNU-Manifest geschrieben hat, worin er praktisch definiert, dass es Freiheiten geben müsste, die selbstverständlich sind, weil er festgestellt hat, dass diese Bewegung unheimliche Probleme macht, also gerade auch für ihn, er hat oft ein Problem beschrieben, was er hatte in seinem Institut, und ich weiß nicht genau, wo er gearbeitet hat, war es auf jeden Fall so, sie hatten irgendeinen Drucker, der am Netzwerk angeschlossen war und er hat irgendwelche Druckjobs aufgegeben und diese Druckjobs haben sich irgendwo verstaut, also der Drucker hatte irgendwie Druckprobleme, das Papier hat sich gestaut, es gab keine Rückmeldung. Die Software gehörte einer Firma. Und er hat dann gesagt, na gut, da kann man ja irgendwie mal was ändern an dem Programm, damit es die Rückmeldung gibt, irgendwie an die Leute. Leute, schickt jetzt nichts, da ist gerade ein Problem mit dem Drucker. Dann hat man ihm gesagt, ja, da sitzt irgendwie einer an der und der Stelle, den könntest du mal ansprechen, der ist für das Programm zuständig. Ist also hingegangen und hat gesagt, ja, gib mir mal das Programm, ich will da mal was ändern, das funktioniert da so nicht. Und der hat sich halt geweigert, hat ihn wieder auf jemanden verwiesen und dort sollte er halt so ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben, was halt bedeutet, dass man zwar den Code sich angucken kann, aber unterschreibt, dass man nichts preisgibt. Und das hat ihn derart aufgeregt, weil er einfach der Meinung war, Mensch, da gibt es ein Problem, das kann man lösen. Lass mich das einfach lösen, dass er gesagt hat, da müssen wir mal jetzt gegensteuern, das geht so nicht weiter. Und darauf ist praktisch dann diese Free Software Bewegung entstanden und wenig später auch Barclays Software Distribution, die ein bisschen anderen Ansatz hat. Also die beiden unterscheiden sich eigentlich in dem einen Punkt, dass die GNU-Bewegung, freie Software-Bewegung, sagt, schützt im Prinzip die Freiheit des Codes. Das heißt, wenn du den bearbeitest, musst du den auch wieder unter derselben Lizenz weitergeben. Du musst dieselben Freiheiten haben, wenn du irgendwas bearbeitest, wie das, was du bekommen hast. Und bei den BSD-Lizenzen ist es eher so, dass gesagt wird, du kriegst das zu bestimmten Bedingungen, aber du kannst damit machen, was du willst. Also da wird praktisch eher die Freiheit des Programmierers geschützt. Und ich habe da nochmal einen schönen Film. Ich habe da mal was vorbereitet. Wo ist er denn? von Stephen Fry, der zum 25-jährigen Jubiläum von der Free Software Foundation oder des GNU-Manifests eine kleine Ansprache, also das war letztes Jahr im September, glaube ich, gehalten hat. Und man sagt da etwas dazu. Ja, du musst das ja nicht so sehen. The modern home computer era of the 1980s. And I've owned a large number of different kinds of computer, and I've expressed publicly loyalty to this kind or that kind. But recently my mind has turned, as many people's have, to this whole business of free software. And there's a lot of confusion about what this means, and I'd like to help clear it up, because this happens to be a year of celebration, and I want to help us all celebrate it and look forward to the future of free software. If you have, I don't know, plumbing in your house, it may be that you don't understand it, but you may have a friend who does, and they may suggest you move a pipe here, a stopcock there, a valve somewhere else, and you're not breaking the law by doing that, are you? Because it's your house and you own the plumbing. You can't do that with your computer. You can't actually really fiddle with your operating system, and you certainly can't share any ideas you have about your operating system with other people, because Apple and Microsoft, who run the two most popular operating systems, are very firm about the fact that they own that, and no one else can have anything to do with it. Now, this may seem natural to you, why shouldn't they? But actually, why can't you do with it what you like? And why can't the community at large alter and improve and share? That's how science works, after all. All knowledge is free, and all knowledge is shared in good science. If it isn't, it's bad science, and it's a kind of tyranny. And this is really where it all started. A man called Richard Stallman, he decided 25 years ago to, almost to this very date, he decided to write a whole new operating system from the ground up. He called it GNU, which stands for GNU is not Unix, because it isn't. It's similar to Unix in many ways, but every element of it, every module, every little section of the code, and it's a gigantic code because it's to run on many, many platforms, is run by the community. It's run by coders out there who are welcomed into the GNU community to help improve the software. Every distro, as they're called, every distribution of GNU is tested and worked upon and refined by people whose only interest is in creating the perfect operating system that can be used across the spectrum of platforms by as many users as possible. Now, there came a time when the kernel, which is the sort of central part of an operating system, needed to be written, and a man called Linus Torvald, of whom you may have heard, wrote the kernel, and it was named after his name, Linus. It was named as Linux, or Linux, as some people pronounce it. And Linux is the kernel that runs within GNU. And I'm here, as it were, simply to remind you that GNU and Linux are the twin pillars of the free software community. People who believe, and this is the important part, that software should be free, that the using community should be allowed to adapt it and adopt it, to change it, to improve it, to spread those improvements around the community, like science. That's basically what it's saying. In the same way that good scientists share everything and all knowledge is open and free, so it should be with an operating system. So if you're a supporter of GNU, if you're a supporter of Linux and Free Software Foundation, well, what can I do, you're probably wondering. The most obvious thing you can do is use a GNU Linux operating system on your own computer. It's a lot easier than you might think. Go to GNU.org and see if you can find a distribution that suits you. Probably, if you like a good graphical user interface, something like GNU Sense. You'll see it there on GNU.org. Or, if you're a really smart cookie, you might want to do your own coding. You might want to contribute to the sum of knowledge that makes GNU and Linux what they are. Either way, I hope you will join me in wishing GNU a very happy 25th birthday. Let's do that marriage. So, happy. Happy birthday, GNU. 25 years old. Operating system of the future. Freedom! Chocolatey good. The tastiest operating system in the world. It's all free. Leider sind die Untertitel verschwunden zwischendurch. Ne? Ja. Was mich ja ein bisschen überrascht ist, dass 76, bevor die Homecomputer aufkam, ne, schon so eine Diskussion da auftaucht. Das muss sich ja um eine ganz kleine Gemeinde gehalten haben. Altair-Computer waren das. Altair. Also es waren, ich weiß nicht genau, wie viel die damals gekostet haben, aber das war so einer der ersten bezahlbaren Computer, wo dann die ersten Programme so drauf, also kleinere Computer, die sich Leute leisten konnten. Das PC, von dem ich weiß, hat ein Nachbar bei mir gekauft, das war 1979 oder so. Commodore. 2001 oder so. Ja, irgendwas nicht. Der hatte wahrscheinlich 1,6 Kilobyte Speicher. Was heißt das auch? Die Festplatten waren damals noch stromfressende Riesenmonster. Das gab es noch gar nicht, das waren Floppy-Laufwerke. Es gab Festplattenlaufwerke, aber die waren, das waren riesige Kästen, für die einfach 5 Kilobyte von Strom verbrauchten und irgendwie Speicherkapazität von ein paar Megabyte hatten. Ja. Ja, jetzt hätten wir auf das wollte ich eigentlich vorher zeigen, bevor ich den Film starte. Ich kenne meine Folien selber nicht. Ja, ein paar Punkte halt, die ich wesentlich finde bei Linux, gilt im selben Maß eigentlich auch für BSD-Systeme. Dass es halt bezahlbare Software ist. Also ich hatte neulich auch nochmal so einen Hinweis bekommen, dass halt Windows zum Beispiel viel teurer ist in der dritten Welt als bei uns. Und dass da dann halt so ist, dass halt so ein Windows mehrere Monatslöhne ausmacht und was natürlich selbst nicht nur für Windows gilt, sondern für alle Software, die darauf geht, sodass ja, eine Software, die frei kopierbar ist, überhaupt erst die Möglichkeit schafft, irgendwie Zugang zu Informationstechnologie zu bekommen. Dann der andere Aspekt mit den Raubkopien, wo ja, ihr das ja auch wahrscheinlich alle schon so kennt, wo viele nutzen das halt einfach irgendwie. Wer kauft sich wirklich die ganze Software, was weiß ich, Windows, Photoshop, was gibt's alles, ne? Wenn man sich das alles zusammenkauft, ist man dann doch bei vielen tausend Euro wahrscheinlich. Ja, das lohnt sich auch nur, wenn man das professionell nutzt. Ne? Du hast Privatpersonen, dann dort mal ein paar Fotos bearbeiten. Oder bei Studenten, dann ist es dann, kriegen dann ihre Studenten. Euro ausgeben, das ist immer Zeug eigentlich. Ja, das Internet, muss man ja auch mal sagen, das basiert ja zu 99, sonst was Prozent auf freier Software, die ganzen Server, ob es jetzt Cisco. eBay. Cisco ist keine Open Source. Ja, die Router so, ja. Ne, von Cisco, aber die Server, sowas wie eBay, Google, Amazon, läuft alles auf freier Software. Ja, Unix hatte so das Problem, es ist im Prinzip sehr, sehr aufgespalten, war verschiedene. Das wurde von verschiedenen Firmen halt weiter betrieben, also da gibt es auch so Grafiken. Das war derart verzweigt und inkompatibel zueinander, dass es eigentlich immer die Frage war, für welchen Hersteller entscheidet man sich und gibt es den dann irgendwie noch in 5 Jahren, beziehungsweise was ist mit dem Umstieg? Und da bietet halt Linux schon eine Möglichkeit, dass mehrere Hersteller ein Betriebssystem haben und die Leute dann im Prinzip relativ freie Wahl haben, was sie installieren, beziehungsweise auch für Programmierer natürlich. Die Sache ist, okay, ich entwickle für Linux, das heißt nicht, dass es praktisch schön ist, wenn für eine Firma entwickelt und wenn jemand anderes Unix hat, das nicht mehr läuft unbedingt. Also es gibt immer noch manchmal gewisse Kompatibilitätsprobleme, aber allgemein stimmt das schon. Ja, virensichere PCs, also finde ich immer eines der Hauptargumente. Ich weiß nämlich nicht, wie man richtig vernünftig einen Windows-Rechner als Hobby-User betreibt, ohne da in diese Problematik reinzustolpern. Also mein Wissensstand ist der, man muss im Prinzip schon irgendeine Virensoftware haben, für die man halt irgendwie regelmäßig Updates bezieht, wenn man sonst einfach nicht weiterkommt. Sonst immer dieses Problem hat, irgendwelche Viren oder Trojaner oder sonst was. Ja, vielzahlfreie Programme, die einfach so verfügbar sind und wo man nicht irgendwie erstmal in den Laden gehen muss. Man kauft sich irgendwas für, was weiß ich, 30, 40 Euro und stellt dann zu Hause fest, Mensch, hättest du das mal nicht gekauft. Dann kann man nicht auch nicht mehr ohne weiteres wieder zurückgehen und sagen, so Software ist scheiße. Die 25 Jahre GNU beweisen natürlich, dass es Bestand hat, dass es gewachsen ist und weiter besteht. Ja, offene Standards habe ich noch. Ja, offene Standards ist im Prinzip ist praktisch im Gegensatz jetzt zu der Software, Dokumente oder Transporttechnologien quasi, die Übertragung regeln, wie zum Beispiel auch, wenn man sich die Webseiten anguckt, die Webseiten sind ja in HTML programmiert oder diese sämtliche Internettechnologien sind basieren auf offenen Standards. Was halt dagegen, was halt passiert ist, es gab halt vermehrt auch Softwarepatente, dass halt eine bekannte Sache ist zum Beispiel, verrückt besser gesagt, es gab einen Hersteller, ich weiß nicht welche Spielesoftware das war, die haben sich praktisch bei Fußballspielen kann man die einzelnen Fußballer steuern. Und da haben sich tatsächlich eine Firma das patentieren lassen, diesen Kreis um den Fußballspieler, den man gerade steuert. Also das, was alles patentiert wurde, das ist gar nicht, kann man gar nicht alles erfassen. So, das ist, da denkt man sich manchmal, was für ein Schwachsinn. Ist allerdings auch so, dass diese Dokumente derart kompliziert formuliert sind, dass halt und allgemein, dass es für denjenigen, der dann ein Patent ansitzt, gar nicht so ohne weiteres möglich ist, das abzugrenzen. So, ne? Es wird auch bewusst allgemein gehalten, damit sie halt möglichst viele Erfindungen oder mögliche Anwendungsformen registrieren können. Ja, wenn diese Datenformate halt die Zusammensetzung oder wie sie funktionieren halt geheim sind, ist halt das Problem, wie gebe ich die weiter, wie kann ich sie mit anderen Leuten tauschen? Also das funktioniert dann einfach nicht richtig und auf die Dauer, je länger das dauert, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man es wieder lesen kann. Also ein bisschen extremes Beispiel habe ich mal gehört von irgendwelchen alten russischen Rechnern, die sie in der DDR haben, mit alten Magnetbändern, wo keiner mehr weiß, wie die Dinger programmiert wurden. So, ne? Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber im kleineren Sinne, also mit irgendwelchen kleinen Firmen, die halt irgendwann mal Textverarbeitungsprogramme geschrieben haben, die es nicht mehr gibt, schon lange die Firmen. Und wenn es die Software nicht mehr gibt, sind die Dokumente dann quasi unlesbar. Das ist ein erheblicher Aufwand. Dann noch hier MP3, diese Musikdateien sind ja lizenzpflichtig. Das heißt, im Grunde genommen ist es so, dass gerade bei großen Bands, wenn die bestimmte Stückzahl überschreiten, müssen die im Prinzip an Thomson Multimedia und die Fraunhofer Gesellschaft Lizenzgebühren zahlen. Es ist nur so, dass es bisher diese Gebührenpflicht nicht gibt. Und genauso gilt das halt auch für die Abspielgeräte. Also die Hersteller, so ein MP3-Player, die müssen halt auch Gebühren dafür bezahlen, dass der abspielfähig ist. Und ist es eigentlich nicht notwendig, wenn man freie Formate hat. Als Reaktion auf diese ganzen Probleme gab es halt diese Bewegung, die sich für den Abschaffung von Softwarepatenten einsetzte, weil sie auch darauf hinwiesen, dass es eigentlich sehr allgemeine Ideen sind, die da manchmal patentiert werden. die so trivial sind, dass im Prinzip jeder drauf kommen kann. Das sind dann teilweise einfach mathematische Formeln, auch bei MP3, das ist ja eine Kompression, es gibt Musik, die wird komprimiert, damit sie kleiner ist. Das ist ja der Witz eigentlich bei MP3, dass früher Musikdateien so groß waren, dass man so ein ganzes Album nicht ohne weiteres so transportieren konnte. Und trotzdem ist das, was da stattfindet, nicht so besonders, dass es wirklich das Recht haben sollte, meiner Meinung nach auch, dass es halt da ein Patent drauf gibt. Und halt die Entwicklung von offenen Standards, da kann ich gleich zu den Erfolgen kommen. Wenn ich zum Beispiel sowas wie JPEG, was jeder kennt, also da ist man ja froh dran, dass man mal ein Bild verschickt, ein Foto verschickt, dass es jemand am anderen Ende auch lesen kann, ist an sich auch nicht selbstverständlich. Oder halt diese freien Multimedia-Standards wie OGG, OGG-Musik oder Tiora gibt es auch noch. Oder Java als Chat-Standard, ich weiß nicht, ob die ihn alle von euch kennen, so. Der inzwischen halt auch von Google und GMX, Web.de und weiteren unterstützt wird. Und natürlich hier dieses Open-Document-Format, worum sich im Prinzip im Wesentlichen eigentlich dieser Free-Documentation Day? Ja, ne? Document Freedom Day. ja, selbst Microsoft hat das mal gesagt an irgendeinen Vertreter von Microsoft, dass im Prinzip ODF den Standardkampf gewonnen hat. Also sie sagen, okay, und unser Word ist nicht das Ding für alle. Und das nächste Microsoft Office soll das auch offiziell unterstützen. Ja, bei den Übertragungsformaten, da gab es ja in der Frühzeit der E-Mail zum Beispiel auch noch, wie ist der große Provider? BTX Online? Nee. Aus den USA. CompuServe? CompuServe und dann gab es noch... AOL? AOL, genau. Die haben ja dann irgendwann auch sich ins Internet und die entsprechenden Protokolle reingehängt. Die hatten ja alles selber. Und die User kamen nicht raus. Eigentlich erstmal. Ne? Und dann gab es diesen Druck von den Usern, wir wollen auch miteinander kommunizieren. Also jemand bei AOL sagt, ich möchte mal jemand von CompuServe eine E-Mail schicken. Dann gab es halt dann erstmal so die Gateways und irgendwann haben sie dann halt nach... Und jetzt sind das ja alles Internetprovider. CompuServe ist, glaube ich, auch nochmal gekauft worden. Das ist jetzt Teil von AOL, glaube ich. Und BTX war ja auch so ein abgeschlossener Online-Dienst, was jetzt Telekom ist. Was habe ich denn da noch geschrieben? Ja, die freien Inhalte. Früher war es so, dass praktisch, wenn jemand ein Werk erzeugt hat, also ein Buch geschrieben, ein Musikstück, dann hat er da ein Urheberrecht gehabt, 14 Jahre von der Erstellung des Stückes. Und in den letzten Jahrzehnten, also das war 1700 sonst was, in den letzten Jahrzehnten ist es dann halt immer weiter ausgedehnt worden, bis auf 75 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Und früher war es halt auch so, dass wenn ich jetzt ein Buch geschrieben habe, dann war das nicht automatisch urheberrechtlich geschützt. So, was auch immer man gemacht hat, man musste halt sagen, ich sage direkt ne, Copyright drunter, dann war das erst urheberrechtlich geschützt. Und diese Gesetzgebung wurde geändert, dass sobald man praktisch dass das Dokument abspeichert, ist es geschützt, automatisch. Also zum Beispiel auch hier Sonny Bono Act oder Mickey Mouse Act heißt der, glaube ich, auch. Da haben sie das auch extrem nochmal ausgeweitet. Das war halt Sonny Bono, dieser Musiker, wollte das halt, hat das halt auch vorangetrieben. Walt Disney auch, wobei da der Witz ist, dass diese Ursprungsmaus, ne, die Mickey Mouse, ursprünglich auch Public Domain war, also öffentlich zugänglich. Die konnte jeder kopieren, dann hat das Walt Disney übernommen und hat gesagt, wir verbieten allen anderen das zu kopieren. Also es hat auch massive Aneignung eigentlich stattgefunden von Inhalten, die wir jetzt nicht mehr kopieren dürfen, weil irgendjemand sich das mal unter den Nagel gerissen hat. Als eine Reaktion gab es halt die Gründung von Creative Commons 2001, hängt auch direkt zusammen mit diesem Sony Bono Act. Da hat Lawrence Lessig auch nämlich vor dem US-Gericht, ich weiß nicht, wie da der oberste Gericht da heißt in den USA, auf jeden Fall geklagt. Er war auch einer der Anwälte und verloren und daraufhin gesagt, okay, wir müssen jetzt vor allem an diesem Punkt, was früher halt Public Domain, dieses automatische Urheberrecht, was kommt, wir müssen halt was entgegensetzen und halt das Prinzip gesagt, dass man selber halt definiert Freiheitsrechte, ähnlich wie halt bei freier Software, denke ich, war von denen auch angeregt, dass sie gesagt haben, Menschen, mit Linux hat das ja eigentlich ganz gut funktioniert, können wir doch eigentlich auch mit freien Inhalten machen. Und finde ich schon ganz erstaunlich. Also 140 Millionen freie Werke soll es geben, wobei ich sagen würde, es müssten eigentlich mehr sein, weil ich habe gestern auch gesehen, dass allein auf Flickr es 100 Millionen freie Fotos gibt. So, also ist ja auch nur eine grobe Schätzung, schätze ich mal. Wikipedia ist ein anderes Beispiel, die arbeiten auch mit freien Inhalten und ist inzwischen ja die größte Enzyklopädie der Welt geworden. Oder dass auch so eine Band wie Nine Inch Nails haben letztes Jahr ihr komplettes Album rausgegeben. Also für sie war auch wohl der Grund, dass sie gesagt haben, wir wollen dieses Album machen, wir wollen diese Musik rausgeben. Wir wissen aber nicht so genau, ob wir das mit unseren Labels machen können. Also haben sie es einfach zum Download. Der Plattenfirma hat sogar das abgelehnt, das Material. Dann haben sie gesagt, mach es auf eigene Rechnung und eben so. Ne? Ah, ja, so genau. Und der Witz war, dadurch haben die mehr Geld verdient als vorher über die Plattenfirma. Ja. Durch freiwillige, was weiß ich, Spenden oder was weiß ich. Mhm. Das wird ja auch häufig angezweifelt, so von der Musikindustrie. Ich habe danach auch noch ein kleines Filmchen. Ja, klar. So ein bisschen logisch. Die haben ja auch ganz andere Interessen. Ja, ja. Die haben ja daran nichts verdient. Ja, und was dadurch entstanden ist, ist halt eine neue Kultur des Teilens, also wo einfach Leute etwas produzieren und sich im Prinzip freuen oder Leute dazu auffordern, benutzt das einfach und das wird halt auch angenommen und dann entsteht wieder was ganz Neues. Und je mehr Material da ist, desto mehr kann man sich irgendwelche Samples nehmen von irgendwelchen Bands und da selber was. So Nine Inch Nails Album ist natürlich auch eine große Quelle für irgendwelche Sachen, die man wieder selber macht. Ne? Open Access ist eine andere Sache, da geht es eigentlich um die Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Dokumenten, weil das ja so ist, dass oft wissenschaftliche Ergebnisse, Studien oder so unter Verschluss sind oder halt irgendwie in Journalen veröffentlicht wird, die wo das Abonnement nachher, was weiß ich, ein paar zigtausend Euro für eine Uni kostet, wo zum Teil ja schon die Unis gesagt haben, Mensch, also müssen wir mal jetzt mal zusammenstreichen, so geht es ja nicht weiter. Und also das ist nicht wirklich ein Erfolg, also es ist die Bewegung, finde ich, ein Erfolg. Im Moment ist es noch sehr umstritten. Google ist da auch bei zum Beispiel, teilweise auch ohne großartig irgendwelche Autoren zu fragen, Sachen massiv einzuscannen und zur Verfügung zu stellen. Also es ist so ein bisschen Streitthema. Also kann ich auch nicht so viel zu sagen. Ist auf jeden Fall spannend und im Prinzip finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass auch das in den wissenschaftlichen Bereich reinkommt. Da geht es halt nicht nur um freie Inhalte, sondern auch, wo ist es abrufbar und grundsätzlich das mal einzuführen, dass das verfügbar ist. Ach, das war schon die letzte. Siehst du, ist schon die letzte Folie. Genau. Fragen? Ich habe sonst noch ein Filmchen. Ne, fragt noch nicht. Ich habe noch ein Filmchen für euch. Welchen wollte ich denn zeigen? Den hier, genau. Vom elektrischen Reporter. So. Urheberrecht. Für frei geht's heißen. In der letzten Folge, liebe Zuschauer, noch einmal in Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, wie das Urheberrecht aus dem Industriezeitalter mit der Mediennutzung der Neuzeit harmoniert. So ziemlich gar nicht. Denn nahezu jeder, der als Konsument oder gar als Kreativer im Netz zugange ist, läuft Gefahr, auf eine rechtliche Tretmine zu spazieren. Eine Idee, diesem Minenfeld zumindest ein wenig seiner Sprengkraft zu nehmen, nennt sich Creative Commons und ist eine Art Verschenken unter bestimmten Bedingungen. Ausgedacht hat sich das Creative Commons Prinzip der amerikanische Rechtsprofessor Lawrence Lessig als Reaktion auf das seiner Meinung nach viel zu strenge und nicht mehr zeitgemäße Urheberrecht. Die Idee: Kreative können eine Verwendung ihrer Werke unter bestimmten Bedingungen pauschal erlauben. So stellen beispielsweise schon tausende Fotografen auf Foto-Communities ihre Bilder zur kostenlosen Verwendung für private Homepages und Blogs bereit. verlangen aber für Abdrucke kommerzieller Natur weiterhin Geld. Autoren verschenken digitale Kopien ihrer Romane im Internet und verkaufen trotzdem Bücher über traditionelle Händler. Nicht mehr die Gesetzgeber, sondern die Künstler selbst sollen entscheiden, wie weit sie ihre Werke freigeben. Längst hat diese Idee den Kreis idealistischer Netznutzer verlassen. Selbst die britische BBC beabsichtigt, ihr riesiges Filmarchiv unter ähnlichen Bedingungen im Internet freizugeben. Also beispielsweise, wenn ich Musiker bin und ich möchte CDs verkaufen, kann ich das Internet nutzen, indem ich MP3s online stelle, mit einer Creative Commons Lizenz versehe und meinen Fans sage, ihr dürft ihr zu nicht kommerziellen Zwecken weiterkopieren, ihr dürft euren Freunden davon erzählen, ihr dürft sie in eure Weblogs stellen und ihr dürft anderen darauf hinweisen, dass man meine CDs im Laden kaufen kann. Der größte Feind der allermeisten Künstler ist nämlich nicht die Raubkopie, sondern das Unbekanntsein. Wir verschenken die Musik, die wir anbieten auf dem Label. Das ist im Sinne der Künstler, die ein Bedürfnis daran haben, dass ihre Musik gehört wird. Durch die Creative Commons Lizenz wird dem Ganzen ein rechtlicher Rahmen gegeben. Vertreter der deutschen Musikwirtschaft halten Creative Commons für eine Fata Morgana. Die Creative Commons, und ich kenne keinen, der da ausübender Künstler ist, und das sind immer Leute, die für die Künstler sprechen. Doch, doch, es gibt sie, die ausübenden Künstler, die ihre Musik freigeben, und sie wissen sehr wohl, was sie tun und warum. Ich habe als Musiker Creative Commons eingesetzt in dem Sinne, dass ich Musik veröffentlicht habe auf dem Netlabel Sinner. Das war sehr erfolgreich. Ich habe sehr, sehr viele Fans dadurch bekommen, international. Und das hat mir sehr viel gebracht, auch für meine späteren Veröffentlichungen dann. Die Arbeit mit Labels war viel, viel einfacher dann, weil einfach mein Name halt international schon etabliert war. Vom Kampf gegen sogenannte Musikpiraten, wie ihn die Industrie propagiert, wollen viele moderne Netzkünstler gar nichts wissen. Im Gegenteil. Kopiert wird sowieso. Jeder hat heutzutage sein iPod oder iPhone, die Musik auf dem Computer. Da ist Creative Commons natürlich eine Möglichkeit, einfach diese Rechte auch dem Nutzer einzuräumen. Ich denke, das ist sehr, sehr zeitgemäß, weil diese ganze Verbreitung über iPods, über MP3-Player, hier steckt natürlich auch ein riesiges Potenzial drin. Anno 1774 träumte der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock von einem Vertrieb für Autoren, der ganz ohne Verleger als Mittelsmänner auskommt. Allein ihm fehlte das Internet. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts liegen seine Ideen plötzlich voll im Trend. Ich kann die Fans einerseits einbinden in meine eigenen Produktionsprozesse, ich kann die Fans einbinden ins Marketing. Einige Schätze Neubauten machen das schon sehr lange, dass sie das nur auf die Alben pressen auf Vorbestellung. Und das zeigt schon, dass da in der Direktvermarktung vom Künstler direkt zum Hörer, dass da ein großes Potenzial drin steckt. Die ganzen Zwischenhändler in der Vertriebskette fallen weg. Und davor hat natürlich die Plattenfirma große Angst. Geld verdient werden soll natürlich trotzdem. Allerdings wird der Tonträgerverkauf dabei wohl eine kleinere Rolle spielen. Wenn ich heutzutage ein Album verkaufe, dann habe ich das, was ich damit verdiene, vielleicht auch mit 4, 5 gut bezahlten Live-Shows eingespielt wieder. Ich denke, man muss es zweigleisig fahren einfach. Nun steht bislang erst ein winziger Bruchteil sämtlicher kreativer Arbeiten dieses Planeten unter einer Creative Commons Lizenz und der gemeine Netznutzer bedient sich nichtsdestoweniger in den grauen Netzecken wohl auch weiterhin selbst und fröhlich an geschützten Werken, deren Schöpfer an all diesen Downloadereien nicht einen roten Heller verdienen. Wie wäre es also, dachten sich da einige, wie wäre es also, wenn wir mit einer Art monatlicher All-You-Can-Eat-Gebühr zum einen diese Downloads legalisieren, zum anderen die Kreativen für ihre Arbeit entlohnen. In Zeiten von Telefon- und Datenflatrates liegt die Idee einer Kulturflatrate eigentlich nahe. Jeden Monat zahlt jeder Nutzer eines Breitbandanschlusses eine Gebühr von vielleicht 5 oder 10 Euro an seinen Internetprovider. Dafür darf er so viele Medieninhalte herunterladen, wie er will. Der Provider oder eine angeschlossene Verwertungsgesellschaft gibt dieses Geld dann anteilig an die Urheber der heruntergeladenen Werke weiter. Das klingt zunächst nach einem verwegenen Gedanken. In anderen Sektoren der Medienlandschaft wird so etwas aber schon längst praktiziert. Die Geschichte hat gezeigt, die Musikindustrie profitiert davon, Gesellschaften zu bilden, die solche Gebühren einsammeln. Das ist genau die Methode, mit der die Musikindustrie bereits in anderen Feldern Geld verdient, in denen es traditionell schwierig ist, auf andere Weise Geld einzusammeln. Im Rundfunk beispielsweise. Und nicht nur im Radio, auch bei Fotokopiergeräten arbeitet man schon lange mit pauschalen Vergütungen und in noch viel exotischeren Bereichen. In England. Musiker, die in England in einer U-Bahn-Station Musik aufführen wollen, benötigen dafür eine Lizenz. Und ein Teil dieser Lizenzgebühr geht an die Verwertungsgesellschaft der Komponisten als Vergütung für die Musikstücke, die der Kerl in der U-Bahn-Station spielt. In the subway station. Nach dem Willen mancher soll sogar jegliche Form von Mediennutzung mit einer einzigen Gebühr bezahlt werden. Auf jeden Fall wäre es eine geschickte Möglichkeit, den ganzen Peer-to-Peer-Bereich, also das Runterladen von Musik zu legalisieren, Runterladen von Filmen, das Nutzen von Fernsehen, da sind wir bei der Fernsehgebühr und Radio, und das in einen großen Topf. Und das kann man alles mit einer Gebühr erschlagen. Kollektives Lizenzieren ist ein erprobtes Modell und es funktioniert. Der einzige Grund, warum die Rechteinhaber es nicht einführen wollen, solange man sie nicht zwingt, ist, ihre Kontrolle über die Preise würde stark eingeschränkt. Man muss sich auf einen verträglichen Preis einigen, der für alle Werke gilt. Das Problem ist nur, dass dann diese Gebühr natürlich auch den Künstlern zugutekommt, den Kreativen. Und die Musikindustrie hat nun an allem Interesse, nur nicht daran, dass die Kreativen Geld bekommen. Die möchte gerne sozusagen 100% des Topfes. Und das ist natürlich bei einer Kulturflatrate nicht so einfach machbar. Und wie erwartet sind die Traditionalisten der Medienbranche von solchen Ideen wenig begeistert. Das ist die Kapitulation hin zu einem endlosen Datenmeer und weg von der Tatsache, dass die Idee des Einzelnen, die wichtig ist, die er jetzt verwerten will, nicht mehr verwertbar ist. Wer soll definieren dürfen können, müssen sollen, was Kultur überhaupt ist? Muss jeder die gleiche Summe zahlen oder muss jemand, der kein Einkommen hat oder ein geringes Einkommen hat, weniger zahlen als jemand, der ein hohes Einkommen hat? Ja, aber wir haben wenig Alternativen in der ganzen Diskussion. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben es ja noch nie ausprobiert. Eine der offenen Fragen: Wer soll den Medienkonsum der Netznutzer überwachen, um das eingesammelte Gebührengeld gerecht an die jeweiligen Urheber zu verteilen? Sollen also doch die Internetprovider den gesamten Datenverkehr ihrer Kunden durchschnüffeln, dieses Mal im Auftrag der Künstler? Unterstützer der Kulturflatrate verweisen auf Empfehlungssysteme wie iTunes Genius oder Last.fm, die bereits jetzt zu Empfehlungszwecken Nutzungsgewohnheiten von Musikfreunden registrieren. In Sachen Datenschutz wäre es sehr sinnvoll, dass ein System, das solche Nutzerinformationen sammelt, um sie an eine Verwertungsgesellschaft weiterzureichen, auch in der Kontrolle des Nutzers bleibt, statt einen Dritten ins Spiel zu bringen, der solche Daten auswertet. Der Nachteil daran ist, werden viele sagen, die Nutzer können betrügen. Nun, wenn sie betrügen, es geht um ihre 5 Euro, die sie bezahlen. Wenn sie also wirklich jeden weismachen wollen, sie hörten die ganze Zeit Britney Spears und sonst nichts, nun, dann sind das vielleicht ihre Vorstellungen davon, an wen ihre 5 Euro gehen sollten. Auch wenn einiges an diesen Ideen noch unausgegoren erscheinen mag, das in den Chefetagen der Medienindustrie immer noch weit verbreitete Schmollende mit dem Fuß aufstampfen, verbunden mit der Wehklage, dass doch bitte alles wieder so werden solle wie früher, bringt uns bestimmt nicht weiter. Ich wünsche Ihnen eine inspirierte Zeit, bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Kommentare, Fragen. Ja, dass du zufälligerweise Lizenzgebühren sind, die die Form von dieser Straße. Steht auf den Webseiten. Ja, das ist in die MP3-Leistung, die sie kommen oder irgendwie sowas. Haben wir das bezahlt schon mal gesehen? Oder? Das ist dann halt pro Stück, ne? Oder halt irgendwie halt pro Gerät. Also für die meisten Leute ist das halt nicht relevant, aber man muss sich im Prinzip schon Gedanken machen, dass im Prinzip diese MP3s, also wenn ich jetzt, wenn man das hier aufnimmt als MP3, im Prinzip gehört einem das gar nicht. Man hat das nur lizenziert, ne? Diese Datei, so, diese Nutzungsrechte. So, und das finde ich ist das Perverse daran, ne? Dass man nicht sagen kann, ja, also wie es normalerweise, man kauft ein Buch, dann gehört mir das, so, sondern man hat das nur geliehen. Ne? Dann gibt es ja noch andere Sachen wie dieses Digital Rights Management oder solche Geschichten. Ne? Das ist noch perverser, wo man dann das beschränkt wird, wie oft man was kopieren darf oder so. Und nur auf einen Computer und ja. Ein Kumpel von mir war tierisch gepestet, ne? Hat sich vor einigen Jahren so einen schönen Sony Minidisc Walkman besorgt. Und irgendwo steht dann in der Bedienungsanleitung, ja, sie haben zwar einen USB-Schloss, aber die Daten kriegen wir da nicht mit runter. Das lag jetzt aber an der Technik, oder? Das ist jetzt eine Codierung. Ach so. Die hat, ich glaube, bis zum letzten Modell oder so von Sony, was sie auf den Markt gebracht haben, immer dafür gesorgt, dass man nicht mal seinen eigenen aufgenommenen Scheiß digital auf dem PC raufkriegt. Also eine Enteignung quasi. Das war eigentlich gedacht, so um Musik, eigene Musik aufzunehmen und solche Geschichten und so. Und da sind ganz viele Leute drauf reingefallen, ne? Bei diesem Mini-Display, die eben dieses Sony-Format da hatten, ne? Namen habe ich vergessen. Und das war eben mit nix kompatibel und so weiter. Mhm. Die MP3, diese Mini-Display-Player, die haben ja andere Kompression. Kompressionsverfahren als MP3 und das ist nicht miteinander kompatibel. Das ist dass sie so einen Schutz eingebaut haben in den Geräten, sozusagen Kopierschutz. Gibt es ja für CDs auch. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt der Stand ist mit diesem Kopierschutz bei CDs. Wird der immer noch bei den neuen CDs drauf gemacht, diese Fehler praktisch? Also es gibt, diesen Kopierschutz gibt es auf jeden Fall noch. Also, weil da war es ja dann so praktisch, dass man das nicht normal... So knacken sind. Manche werden mit mehr, kann man mit mehr einfach trotzdem kopieren, die Geschichten. Das war ja, glaube ich, relativ simpel. Das war ja irgendwelche Fehler, die eingebaut wurden, wo dann das im normalen CD-Player abspielen kannst, nur im Computer CD-Recorder oder so ist dann... Die kamen danach nicht damit klar. Also. Das weiß ich aber nicht. Aber ich weiß, dass wenn du die üblichen Kopierraten nimmst, also die Kopiergeschwindigkeiten, also wenn die maximal oder auch halbmaximal Kopiergeschwindigkeiten beim Brennen, dann tauchen schon ein Haufen Fehler auf von alleine, die du so nicht hörst. Aber wenn du meinst, wenn von dieser kopierten CD wieder eine Kopie machst und wieder eine Kopie, dann wird die Qualität dann immer schlechter, weil immer mehr Fehler auftauchen. Mhm. Und ich habe so ein Musikprogramm, also ein Studioprogramm, ne? Wie so kein geläufiges Magix und so. Und, das kann das überprüfen. Mhm. Und da ist also so, dass ich maximal, also ich habe einen Brenner, der 40-fach kopieren kann, Geschwindigkeit 40-fach brennen kann und sowas. Und der Rechner macht das im Prinzip auch mit. Aber wenn ich Musik kopieren will, fehlerfrei, sodass das dieses Programm da bei mir überprüfen sagt, null Fehler. Kann maximal mit 8-facher Geschwindigkeit brennen. Die Daten, die ich auf dem Computer habe. Ne? Also da ist davon auszugehen, um üblichen Geschwindigkeiten bei einem Nero, mal wenn mit 32-fach oder auch 16-fach da kopiert, dass da jede Menge Fehler schon drauf sind. Also ohne irgendwelche Programme. Und dann durch die Brenngeschwindigkeit, dass da im Rechner und im Brenner selber vielleicht auch beim Brennen gewisse Fehler auftauchen. Ah. Kann sein, ich wollte es nicht so. Ja, ansonsten könnte ich, wie gesagt, wenn jetzt mit der Zeit sind wir schon um 9, dann breche ich das einfach mal an den Punkt ab. Dann kannst du da mal mit deinem Kram weitermachen. Ja. Du musst das ja auch aufbauen. Ja. Yeah.